7. Bestellen, aber auch bitten. Pedir. Was empfehlen Sie? O que recomenda? Tagesgericht. O prato do dia. Schweinefleisch. A carne de porco. Herzmuschel. A amêijoa. Könnten Sie mir eine Gabel bringen? Podia trazer-me garfo? Salz. O sal. Pfeffer. A pimenta. Noch ein Bier. Mais uma cerveja. 8. Messer. A faca. Löffel. A colher. Serviette. O guardanapo. Glas. O copo. Olivenöl. O azeite. Essig. O vinagre. 9. Gekocht. Cozido.